Telekom Fernsprecher Diefenbach, Straße Ecke Griefestraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausstattung gehört ein Routical Sound System Plakat mit der Überschrift "Bei uns können Sie nicht landen" sowie ein Maravilla Yoga Flyer mit den Öffnungszeiten für Yoga, Hot und Spicy, Ausdauer, Fitness, Tanz, Yoga sowie für Rückbildung, Yoga für Mütter und Schwangeren Yoga. Das Ganze findet statt in der Oberstraße 137. Ansonsten hier in der Diefenbachstraße soweit keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi. Tschüss.